Dialoge, Seite 72. Zu allen Zeiten ließen sich die Völker ebenso wie die Einzelnen mit Worten abfinden. Sie begnügen sich fast immer mit dem Scheine, mehr verlangen sie nicht. Man kann so hin trügerische Scheineinrichtungen schaffen, die Worten und Gedanken entsprechen, die ebenfalls nur Schein und Trug sind.